Aus Anlass des 70. Gründungstages der Kim Il-sung Universität fand am 20. und 21. September an der Kim Il-sung Universität ein nationales Symposium nach Fachbereichen statt. Daran nahmen teil die leitenden Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Funktionäre, Lehrer und Forscher der rund 80 Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen, darunter der Kim Il-sung Universität, der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, der Akademie der Gesellschaftswissenschaften und der Technischen Universität Kim-Tech. In dem Symposium, das in rund 60 Sektionen geteilt verlief, wurden gesellschaftswissenschaftliche Abhandlungen mit tiefgründiger Erläuterung und Begründung des hohen Ansehens und der unvergänglichen Führungsverdienste der Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un sowie etwa 1000 naturwissenschaftliche Dissertationen für den Aufbau des wissenschaftlich fortgeschrittenen Staates veröffentlicht.